comme Noël. Et si nous laisse zurück, haben uns gefunden. Spätes Glück, keine Sekunde zu verlieren. Oh, komm nun, komm daher, was bloß zählt, sind wir.